still don't wanna leave and try as I may to burn slow, not too bright. It swarms up above like a bee with a buzz. Willkommen an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service. Freut euch auf neue Musik von Wild Birds and Peace Drums. Die Loop Troop Rockers sind dabei. Es gibt Neues von Lily and Madeleine. Dann Mark Lanigan, Elisa Ambrogio. Es gibt großartiges Elektronisches von Delts, Post-Rock aus Japan mit Mono. Und auch die Flaming Lips sind heute mit von der Party. We Were Promised Jetpacks aus Schottland hörten wir gerade eben mit ihrem Track Peaks and Thought. Das Ganze vom neuesten Album Unraveling. Die Band mit ihrem dritten Album hier am Start macht eigentlich wie gewohnt schönsten Indie-Pop mit manchmal ein bisschen Pathos auch dabei. Minimalistisches aus Amerika kommt hier von den Love Inks. Von ihrem zweiten Album Exi hören wir den Titeltrack. A girl once woke up in her sleep, then found herself invisible in the streets she drove every single night, all turned into a soundbite. how she can be any self. Her friends were waiting forever and ever for someone so clever. You were never there when you should have been. You can never see what was right in front. If you leave it to me, I will see you around. See you again, well, I doubt that now. You were never there when you should have been. You can never see what was right in front. If you leave it to me, I will see you around. See you again, well, I doubt that now. Nicht Exi, das war der Track Exi von den Love Inks, so rum das Ganze. Die Love Inks sind ein Trio aus Austin, Texas. Sherry, Kevin und Adam heißen die drei und machen hier sehr minimalistischen Pop, der vor allen Dingen mit Bass und Schlagzeug unterstützt wird musikalisch. Dazu die Stimme von Sherry LeBlanc und schon ist das Ganze hier eigentlich fertig. Erinnert sehr stark an die Young Marble Giants, einer großen Band aus England damals, Anfang der 80er, haben die auch ähnlichen Stil gehabt. Die Love Inks knüpfen dort nahtlos an. War auch letzte Woche ihr Album der Woche. Dazu könnt ihr nochmal viel nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Mit netter, toller, neuer Musik aus LA geht's weiter mit dem Springtime Carnivore. The pages you tossed up. Tja, was für ein großartiger Sound, ganz viel 60s-Feeling dabei, aber trotzdem auch mit Synthesizer ein Ausflug in die Neuzeit. Carnivore, nein, Springtime Carnivore heißt hier dieses Projekt und Track gerade eben hieß Collectors. Hinter Springtime Carnivore verbirgt sich eine gewisse Greta Morgan. Die kommt aus Los Angeles. Ob sie schon vorher andere Sachen gemacht hat musikalisch, es gibt irgendwie den Namen im Netz, da nennt sich Greta Salpeter. Ob sie das wirklich ist und in diversen anderen Bands gespielt hat, weiß ich nicht. Vielleicht auch, ist es auch eine andere Person, die einfach nur den gleichen Namen hat. Auf jeden Fall hier dieses Debütalbum von Springtime Carnivore wurde produziert von Richard Swift. Den kennt man als Produzent von anderen Bands, wie den Black Keys, den Shindet auch Foxygen, deren Album We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic hat Richard Swift damals den richtigen Dreh gegeben. Und auch hier bei Springtime Carnivore ist seine Handschrift eigentlich unverkennbar. Toller Sound, ziemlich lo-fi, aber trotzdem irgendwie großartig auftrumpfend. Noch ein Track hier von diesem Debütalbum von Springtime Carnivore. Song heißt Name on a Matchbook. Oh, besser pfeifen kann Brian Ferry auch nicht, wie gerade eben hier gehört. Springtime Carnivore bei dem Track Name on a Matchbook. Tolles Debütalbum hier von der Greta Morgan aus Los Angeles, wo wir gerade bei toller Musik von amerikanischen Künstlerinnen sind. Passt die nächste ganz gut ins Bild. Eliza Ambrogio heißt sie. Veröffentlicht diese Woche ihr Debütalbum The Immoralist betitelt. Und davon hier erstmal der Track, der großartige Track Stopped Clocks. So ein wahnsinnig guter Track hier, Stopped Clocks von Eliza Ambrogio. Und ganz ehrlich, das ist das, was die Sendung hier seit 18 Jahren am Leben hält. Großartige, neue, spannende, tolle Musik. Wenn ich immer gucke, was so an neuen Platten rauskommt. Und klar freue ich mich auch, wenn Yula Tengo oder andere Alteingesessene wieder eine neue Platte rausbringen. Aber ganz ehrlich, die 10. Platte von der Band, die man immer auswendig kennt, ist wirklich das Spannendste, was es gibt. Sondern wirklich dann so neue Künstlerinnen, neue Künstler zu entdecken mit wahnsinnig spannenden, wahnsinnig guten Platten oder einzelnen Tracks auch nur dabei. Das ist die Essenz vom Sunday Service und ich freue mich immer wieder, solche Sachen dann zu entdecken hier für euch. Und ja, mir geht es hier so mit Eliza Ambrogio. Die kommt aus den USA und spielt eigentlich bei einer Band namens Magic Markers. So eine Noise-Rock-Band aus Connecticut kommen die. Haben mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, als sie mit Sonic Youth auf Tour waren, zumindest in den USA. Und ein, zwei Platten wurden auch mal von Lee Ranaldo, dem Sonic Youth-Mitglied, produziert. Die waren auch sehr aktiv, aber seit 2009 gibt es nichts Neues von den Magic Markers. Eliza Ambrogio spielt dort, glaube ich, Gitarre oder Bass und ja, hat jetzt hier ihr Solo-Debütalbum veröffentlicht. The Immoralist heißt das. Hat nichts mit Hardcore und Noise Rock zu tun, sondern ist eher eine ziemlich vertrackte Indie-Pop-Platte, wie ihr gerade gehört habt. Und wir hören nochmal rein. Hier kommt sie mit Comers, Eliza Ambrogio. Throwing dice. Eliza Ambrosia hörten wir mit Comas, ein Track vom Album The Immoralist. Da gibt es neben vertrackten Popstückchen auch wirklich schönste Lo-Fi-Kleinode, wie gerade eben hier gehört. Mark Lanegan wird Ende November auch schon 50 Jahre alt, hat ja jahrelang mit dem Screaming Trees Musik gemacht, sehr erfolgreich, dann noch erfolgreicher mit Queens of the Stone Age und seit den 90er Jahren ist er auch solo aktiv, entweder nur als Mark Lanegan oder auch als Mark Lanegan Band. Da gibt es jetzt das dritte Album, Phantom Radio heißt dieses und wir hören mal rein, hier kommt der Track Torn Red Heart. Don't love me. What's to love anyway? You don't love me. Would love be my saving grace? You don't love me. It's delirium, it's a childlike dream and it fades away. It's illusion, would love put me in my place? The illusion. The delirium. Delusion. the tour dates. But one thing I can't forget is working hard each night, every set. Stepping off stage, we were swimming in sweat. Had to get changed, and when we getting undressed, the headliners were getting upset. Always in a joking way, but nevertheless, you could tell that they were really bothered by the nakedness. I'm so fascinated by the North Americans, obsessed with sex, still in such puritans. And the cities were cold, not built for the people, they were built for the roads. And I see the connection, your clothes is the armor you need for protection. But I'm taking it off, I don't care anymore if it's making me soft. I don't care anymore if I don't make it in New York, cause I don't make it anywhere if I'm faking it off. Let me cast away the chains of this macho masquerade. Let me free myself from the history. Reveal what's been tucked away underneath what we're not supposed to say. In the future, there's a peace for me. I'm fascinated by the Scandinavians. We're so self-righteous, here we go pointing fingers again. And Sweden is so cold, hard to undress this close to the North Pole. But small town macho with some still in my veins. I was homophobic just by growing up in this place. Among boys trying to be men, never show emotions, that was weak. Better knuckle up and play pretend. As our nation turns a blind eye to the days of old, we're talking race biology, slavery, Second World War. Today discriminate against color or creed. Let's be honest about it, the only way to proceed. I'd rather face it, deal with it, than hiding it like an idiot. Let my guard down, if only for a little bit. Now look at me naked, not embarrassed no more. You can't relate, we're both only human after all. Let me cast away the chains of this macho masquerade. Let me free myself from the history. Reveal what's been tucked away underneath what we're not supposed to say. In the future there's a peace for me. Here I am, R-A-W, the naked truth. Here to cause trouble to all reactionists and narrow minds. And the two-faced toothpaste smiles they hide behind. Won't participate, cannot play that act. Force fed with lies cause we're scared of facts. You never find no censorship here. No excuses to sensitive ears. Can't run for too long in the dark. Lost on routes that was wrong from the start. But I think about it every day myself. Born into the system, the land of competition makes people suspicious. So we hide behind screens, monitors our lies that become our shield. Terrified to live without a facade, where there's just us, no armor, no guards. Let me cast away the chains of this macho masquerade. Let me free myself from the history. Reveal what's been tucked away underneath what we're not supposed to say. In the future there's a peace for me. Ihr hört den Sunday Service und das waren die Loop Troop Rockers, die nackten Schweden. Ja, sie kommen tatsächlich aus Schweden, die Loop Troop Rockers und Naked Sweets, also nackte Schweden heißt ihr neuestes Album. Ja, weiß ich nicht, wie viel das schon das ist. Das achte könnte es sein. Seit 16 Jahren gibt es diese Band und eigentlich haben sie ihre Wurzeln im Hip-Hop, aber auf der neuen Platte gibt es auch ganz viel Beats und Northern Soul und alles, was das Repertoire sonst noch so hergibt. Eine ganz nette, ganz spannend gemachte Platte eigentlich. Eben hier den Titelsong Naked Sweets. Und beim nächsten, da geht die Post richtig ab. Slippin', hier nochmal ein Track von den Loop Troop Rockers. Slipping, falling without a parachute. The happiest fool to walk in a pair of shoes. Our energy's lighting up the avenue. If you ask me right now, I'd probably marry you. You make the priest leave his calling and the pastors too. You contagious, baby, let me catch the flu. My sweet orange ginger and carrot juice with an attitude, ain't that the truth? You make me write the big tunes, melt the ice on Neptune. And I would steal you the world if you told me you needed it. But I know you don't need that shit. I can't keep from slipping in. Made you mine to my great surprise. Would have fucked it up, but I was paralyzed. Knocked out cold that very first round. Never gave me the count, they saw me going down. It was over from the second you walked in. I should have just told you there's a way we could both win. But I had to earn your trust. We make our own luck and I never gave up on the two of us. You make me write the big tunes, melt the ice on Neptune. And I would steal you the world if you told me you needed it. But I know you don't need that shit. I can't keep from slipping in. From under my feet, all of a sudden I'm bugging about how I could be a better me. My favorite dish, hot feverish. Give me more, psh, I fiend for it. And I would steal you the world if you told me you needed it. But I know you don't need that shit. I can't keep from slipping in. Eine richtige Partybombe hier. Slippin' von den Loop Troop Rockers aus Schweden. Die haben nicht nur so Partybomben dabei, die textlich inhaltlich sich um das Nachtleben und um die Liebe drehen, sondern auch Texte manchmal mit politischen Inhalten, zum Beispiel We Got Guns oder Illegal, gehören auch mit zum Repertoire dieser sympathischen Band aus Schweden. Wie gesagt, die Loop Troop Rockers, der Track von ihrem neuesten Album Naked Sweets. Aus Frankreich, aus Marseille, kommt DJ Oil, da ist eigentlich Lionel Corsini, war mal Mitglied der Underground, Underground-Truppe Troublemakers aus Marseille und macht auch Solo-Musik. Sein zweites Solo-Album erscheint diese Tage Phantom betitelt. Und wir hören mal rein, diese Mischung aus Hip-Hop, Ambient und Electronic, DJ Oil hier mit Afro Trees. Them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. I ain't never seen fire shooting up so high. Are you listening, people, to what I'm saying? Cause it sure looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Ever since they passed them civil rights, those fires have been lighting up the nights. And they say they ain't gonna stop till we all have equal rights. Looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Looks like they developed a new black pride. It even showing the way they now stride. You better look around, y'all. Can't you see what I'm saying? Show looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. They sure ain't playing. I think they're trying to get something started. Oh, yeah. I'm talking about SNCC and us and the Black Panther Party. Yeah. Is anyone listening to what I'm saying? Yeah, man. Because it sure looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. $18 billion so far is the claim of damage done by looting and flame. Yet look around, ain't nothing changed. Nothing's changed. I sure hope somebody is listening to what I'm saying, because it sure looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas sure ain't playing. The bigots and the virtues, they just can't see. This now black generation is gonna be free. Just you try and stop them, and for sure you see what I'm saying. Sure looks to me like them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Them niggas ain't playing. Now where the black man is going is anybody's guess. With his natural hair and his afro dress. But you can believe one thing and forget the rest. We know for sure them niggas ain't playing, and we ain't either. Look at them planes lighting up the sky. Ain't never seen fire. Das war DJ Oil mit dem Track Afro Trees von seinem neuesten Album Phantom. Und ja, klang doch ziemlich oldschool zwischendurch. Mal so eine kurze Stelle, wo mich mal kurz Grandmaster Flash anzwinkerte und ja, er so ein bisschen wirklich in die Richtung ging. Dann ja, hat der Track dann vielleicht doch ein bisschen nachgelassen zum Schluss, aber in der Mitte hat er doch mal wirklich so ein Highlight gehabt. Das Ganze aus Marseille von der französischen Hafenstadt hier. DJ Oil, ansonsten auch bei den Troublemakers mit aktiv. Hier geht's weiter beim Sunday Service mit Musik aus England mit den Magic Numbers. Out on the streets, you're the first in line to rattle them bones. You start to believe you've been hypnotized. You'll never go home. You've been hiding from the shadowing light. I've been hiding for most of my life. Do the dumbed down disease on your hands and knees, like everyone else. Oh, we can scale these walls, everyone and all. Gotta free ourselves. You keep crying out to your devil inside. He's gonna show you every evil little bit of you, girl, and he'll dance you to the end tonight. And you can't run, but you can't hide. And if you're strong enough, you can put up a fight. Oh, but it gets harder when there's nothing left to lose inside. Make no mistake, you've got what it takes. Choose who you are. Well, I'm a sinner, I'm a sinner, baby, I'm a winner, but I lost it so far. You keep reaching out your devil inside. He's gonna show you every evil little bit of you, girl, and you'll dance with him to the edge tonight. And you can't run, but you can't hide. And if you're strong enough, you can put up a fight. Oh, but it gets harder when there's nothing left to lose inside. And I don't believe this will hurt you like it does everyone else. You gotta find out for yourself. And you can't run, but you can't hide. And if you're strong enough, you can put up a fight. Oh, it gets harder when there's nothing left to lose inside. Das waren The Magic Numbers mit Out on the Street. The Magic Numbers kommen aus London und bestehen aus zwei Geschwisterpaaren. Angela und Sean Gannon heißen die einen und dann Michelle und Romeo Stoddart die anderen. Man könnte auch meinen, vielleicht, dass es Ehepaare sind, aber nein, ist ja auch manchmal ziemlich beliebt, ne, als Ehepaar Musik zu machen zusammen. In diesem Fall sind es Geschwister und ja, die machen seit 2002 Musik, haben jetzt hier gerade mit Elias ihr viertes Album veröffentlicht und letztes Jahr ging die Band das erste Mal auf Tour mit akustischen Songs, also das Ganze dann in so einer Stripped-Down-Version sozusagen. Und das hat ihm wohl so gut gefallen, dass sie auch auf dem neuesten Album einige Songs nochmal als Akustikversion mehr oder weniger aufgenommen haben und dann es sozusagen neben dem normalen Track das nochmal als zweite Version zu hören gibt. Und auch der Track gerade eben, Out on the Streets, war die Acoustic Version. Den Song gibt es auch nochmal dann elektrifiziert auf dieser Platte drauf, aber akustisch gefallen mir sie dann doch irgendwie einen Tick besser. The Juan McLean machen hingegen Kontrastprogramm, kommen aus New York, sind eher elektronisch unterwegs und haben gerade mit In the Dream eine neue Platte veröffentlicht. The Juan McLean, das ist einmal John McLean, namensgebend natürlich für diese Band, und Nancy Wang, die vor allen Dingen für den tollen Gesang zuständig ist und so ein bisschen im Ganzen auch so einen 80er Touch gibt. Hier kommen The Juan McLean mit ihrem Track Running Back to You.